Wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, wenn es eine Sache gäbe, die ich mir als Pastor für uns Christen wünschen dürfte, dann wäre es das eine, dass sich möglichst viele Christen sagen, sonntags gehe ich in den Gottesdienst. Das ist der Normalfall bei mir. Wenn Sonntag ist, gehe ich in den Gottesdienst. Und ich meine damit nicht nur hier eine Predigt auf YouTube gucken. Ich meine, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und das ist natürlich cool. Und dennoch würde ich immer sagen, das ersetzt nicht, dass ich zum Gottesdienst gehe. Und ich meine das jetzt auch gar nicht so als sklavische Regel. Also wenn jetzt sonntags um 9:30 du auf dein Handy guckst und du siehst, dass deine beste Freundin, dein bester Freund gerade in den letzten 2 Minuten versucht hat, dich 5-mal anzurufen und du dann zurückrufst und auf der anderen Seite so eine panische Stimme sagt, ich brauche jetzt dringend deine Hilfe, komm vorbei, dass du dann natürlich sagst, ich komm vorbei und nicht sagst, ich kann nicht, weil ich muss in den Gottesdienst. Weil, also nicht als sklavische Regel, aber als guter Vorsatz, so wie man sagt, ich putze mir abends die Zähne, dass ich mir sage, hey, sonntags gehe ich in den Gottesdienst. Das würde ich mir für viele wünschen. Und dabei geht es mir gar nicht darum, dass hier meine Kirche voll wird. Ich meine, das wäre, ja klar, irgendwie auch cool. Wir haben ja viele Bänke, da könnten ordentlich Leute noch kommen. Aber am Ende geht es darum gar nicht. Es geht gar nicht um mich, sondern es geht um dich, um euch. Um euer geistiges Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass es gesund ist, das zu sagen, jeden Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Und ich weiß, was manche von euch jetzt vielleicht denken und sagen, ey, du weißt nicht, wie voll mein Kalender ist. Für mich ist das eh schon eine Herausforderung, durch die Woche zu kommen. Was ich nicht brauche, ist noch eine zusätzliche Verpflichtung, noch einen Extratermin. Und das verstehe ich. Also glaub mir, ich verstehe das. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo bei den meisten von uns ordentlich Druck im Kessel ist. Und dann noch hätte ich eine Bitte, wenn du zum Beispiel in deiner Kirchengemeinde ehrenamtlich engagiert bist, wofür ich sehr dankbar bin als Pastor, ich weiß, ohne Ehrenamt funktioniert Gemeinde meistens nicht. Und dennoch wäre meine Bitte, könntest du vielleicht ein Ehrenamt lassen und stattdessen sagen, ich gehe sonntags diese eine Stunde in den Gottesdienst? Weil ich glaube, dass das am Ende wichtiger ist und wir als Leib Christi, wir bekommen das irgendwie hin, wenn du ein bisschen weniger tust, aber mir macht das echt Sorgen, dass wir, und ich beobachte das zumindest so, dass es viele Gemeinden gibt, wo es viel mehr ehrenamtliche Mitarbeiter gibt als Gottesdienstbesucher. Und dann denke ich, da wird irgendwas schief, weil ich glaube, dass es natürlich gut ist, wenn wir was tun, aber bevor wir was tun, müssen wir zuerst als Christen was empfangen. Und darum geht es, wenn wir sonntags Gottesdienst feiern. Ich weiß nicht, was dich davon abhält, regelmäßig Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Vielleicht magst du es mal unten reinschreiben in die Kommentare. Ich würde mal gerne verstehen, was dich davon abhält, zu sagen, hey, sonntags gehe ich in den Gottesdienst. Ich möchte euch in diesem Video eigentlich auch gar nicht groß Druck machen und sagen, hey, du musst. Sondern mir geht es eigentlich vielmehr darum, zu verstehen, was wir da eigentlich sonntags tun. Und ich glaube, wenn wir das in der Tiefe verstehen, dann schließt sich das mit dem Gottesdienst feiern ganz anders auf und ich bekomme da eine Freude dran und das ist eh viel besser als Druck. Und dazu möchte ich mir gerne mit euch eine Jesusgeschichte anschauen, weil ich glaube, dass die ganz viel dazu sagt. Und das ist eine Jesusgeschichte, die steht bei Lukas im 13. Kapitel, die Verse 10 bis 17 und die werde ich euch jetzt einmal vorlesen. Da steht, und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat sein Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als Jesus das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Okay, altes Lutherdeutsch, was passiert hier? Es ist Sabbat, es ist der jüdische Feiertag, also unser Samstag, und Jesus ist im Gottesdienst in der Synagoge. Und auf einmal taucht da eine Frau auf. Eine Frau, von der Lukas sagt, sie ist schon seit 18 Jahren krank. 18 lange Jahre. Und Jesus heilt diese Frau. Er sagt, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und das unmittelbar Nächste, was passiert, ist, dass der Vorsitzende vom Kirchenvorstand aufsteht und sagt, also so geht das ja gar nicht, das haben wir noch nie so gemacht, so, wo kommen wir denn da hin? Also er sagt, 6 Tage habt ihr doch Zeit, euch heilen zu lassen. Klammer auf, wirklich? Und jetzt ist doch Sabbat, jetzt könnt ihr doch wenigstens einmal Pause machen. Genau, und das bringt ihn also alles richtig auf die Palme, er dreht durch. Und das wiederum nervt Jesus richtig. Und deswegen sagt Jesus zu ihm und zu anderen, die sich mit aufregen, ihr Heuchler. Ich meine, ihr geht doch auch am Sabbat los und macht euer Vieh los und dass eure Ochsen und Esel und was ihr da alles habt, dass die trinken können. Da kümmert ihr euch doch sonntags auch drum, dass die Fesseln von denen gelöst werden, damit sie trinken können. Sollte ich da nicht diese Tochter Abrahams, die jetzt seit 18 Jahren krank war, auch heilen dürfen und ihre Fesseln lösen dürfen, die sie seit 18 Jahren wie gefesselt durchs Leben geht? Natürlich, ihr Heuchler. Was geschieht in dieser Geschichte? Ich finde was Beeindruckendes, nämlich Jesus ist der Herr des Sabbats. So nennt ihn die Bibel mehrfach. Er ist der Herr über den Sabbat. Und weil er der Herr über den Sabbat ist, schließt er uns die tiefere Bedeutung dieses Tages auf. Denn am Sabbat geht es um so viel mehr, als dass wir mal Pause machen, uns ausruhen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun, anderes lassen. Irgendwie auch, aber es geht in der Tiefe um mehr am Sabbat. Sabbat heißt am Ende Befreiung. Sabbat ist der Tag der Befreiung. Das sieht man schon im Alten Testament an den 10 Geboten, wo ja das Sabbatgebot sehr prominent vorkommt. Du sollst den Feiertag heiligen, du sollst den Sabbat heiligen. Und die 10 Gebote gibt es im Alten Testament in 2 Versionen, einmal im 2. Buch Mose und im 5. Buch Mose. Und interessant ist, dass das Sabbatgebot in diesen beiden Versionen verschieden begründet wird. Und im 5. Buch Mose wird es mit dem Auszug aus Ägypten begründet, dass Gott Israel sagt, ey Israel, du sollst auch deine Knechte und Mägde und auch ruhen lassen am Sabbat, weil du warst doch selber mal Sklave in Ägypten. Denk doch daran. Ich lese euch das mal vor. Da steht, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Heißt, jeden Sabbat soll Israel daran denken, dass sein Gott ein Befreier ist. Jeder Sabbat ist ein kleines Fest der Befreiung, wo Israel vor Augen hatte, unser Gott hat uns befreit und unser Gott wird wiederkommen und uns befreien. Und deswegen gab es in Israel auch nicht nur den Sabbat als 7. Tag der Woche, sondern es gab auch das Sabbatjahr. Alle 7 Jahre wurde die Ernte nicht eingefahren. Da hatte gewissermaßen das Land Pause und Ruhe. Und dann gab es noch eine Stufe drauf, quasi den Sabbat zum Quadrat. Jedes 7-mal-7. Jahr, also ungefähr jedes 50. Jahr, gab es ein sogenanntes Gnadenjahr. Und da war es so, dass alle Mägde und Knechte, jeder Sklave, freikamen. Es wurde quasi nochmal komplett Neuanfang gemacht. Und dieses Gnadenjahr war das große Fest der Befreiung. Das heißt, Sabbat heißt in seiner Tiefe Befreiung. Und darum ist es dann auch kein Zufall, dass die Geschichte von Jesus in den Evangelien so erzählt wird als eine Geschichte der Befreiung. Schaut, Leute, euer Befreier ist da. Das geht schon damit los, dass wenn Matthäus am Anfang seines Evangeliums den Stammbaum von Jesus nacherzählt, wenn man so die verschiedenen Geschlechter durchzählt, kommt man nämlich auch auf 7x7, auf dieses Gnadenjahr. Und die Botschaft von Matthäus ist, in dem Moment, als Jesus auf die Welt gekommen ist, ist das Gnadenjahr angebrochen. Die Zeit, wo alle Gefangenen freikommen sollen. Und deswegen ist es auch ganz sprechend, wie Jesus seine erste Predigt hält. Ich weiß nicht, ob ihr die erste Predigt von Jesus kennt. Von der berichtet Lukas im 4. Kapitel seines Evangeliums. Da ist Jesus in einer Synagoge und Jesus wird die Schriftrolle gebracht vom Propheten Jesaja. Und Jesus liest einen Vers aus dem Jesaja-Buch vor und sagt im Grunde damit, dieser Vers ist quasi die Überschrift über mein ganzes Wirken. Ist wie mein Motto. Ich lese euch diesen Vers einmal vor, aus Jesaja, den Jesus in der Synagoge gelesen hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr, der Supersabbat gewissermaßen. Wo Jesus kommt, befreit er Menschen. Wo Jesus kommt, bricht er die Macht des Teufels und Menschen werden frei. Und deswegen ist es so folgerichtig, dass Jesus am Sabbat auch diese kranke Frau, die seit 18 Jahren krank war, heilt. Weil es ganz in dieser Linie von dem liegt, was der Sabbat eigentlich ist. Er ist dafür da, dass Menschen frei werden. Und dazu ist Jesus gekommen, um uns frei zu machen. Und dann gibt es sogar noch eine andere Linie. Und die führt jetzt zu dem Grund, warum wir als am Sonntag Gottesdienst feiern. Es gibt nämlich, so erzählt das die Schöpfungsgeschichte, noch eine Dimension. Gott ruht ja am siebten Tag und heiligt den siebten Tag als Schöpfer. Und gleichzeitig gibt es im Alten Testament die Hoffnung, dass Gott eines Tages wiederkommen wird und seine Welt noch einmal erneuert, neu schafft, eine Neuschöpfung macht und diese Welt endgültig erlösen wird. Das ist die Hoffnung vom achten Tag. Und dieser achte Tag, der ist an Ostern angebrochen. Dieser achte Tag ist eingeläutet, als Jesus am Ostersonntag von den Toten aufersteht und den Tod besiegt. Und jeder Christ, der zu Jesus gehört, für den gilt das, was Jesus an Ostern vollbracht hat, dass nämlich der Tod für uns besiegt ist und nicht das letzte Wort über unser Leben haben wird. Deswegen haben auch unser Taufbecken ganz hinten in der Kirche hier, oder ganz vorne, je nachdem aus welcher Perspektive, hat auch 8 Seiten deshalb. Weil die Botschaft ist, du bist in der Taufe mit Jesus verbunden und für dich gilt die Realität des achten Tages. Auch über dein Leben wird der Tod nicht das letzte Wort haben, sondern Jesus Christus. Und deswegen, also du bist befreit vom Tod. Und deswegen ist jeder Sonntag, und das ist jetzt nach dem langen Anlauf die Pointe, deshalb ist jeder Sonntag, den wir zusammen feiern, ein Fest der Befreiung. Wir Christen treffen uns am Sonntag, wir kommen zusammen um das Wort Gottes, um uns erneut befreien zu lassen. Sonntag für Sonntag wieder. Ist Jesus in unserer Mitte, er hat es verheißen, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So wie er damals die Fesseln dieser Frau gelöst hat, die 18 Jahre lang krank war, so ist Jesus am Sonntag in unserer Mitte und macht uns frei. Und löst die Fesseln des Teufels in unserem Leben. Egal wie die Fesseln des Teufels bei uns auch konkret aussehen mögen, das mag ja ganz anders aussehen als bei dieser Frau. Deswegen kommen wir sonntags hier zusammen, weil wir es brauchen. Ey, wir können nicht alleine durchs Leben. Wir brauchen Jesus, der uns frei macht. Und deswegen kommen wir im Gottesdienst zusammen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dir sagst, ja, ich komme ab jetzt jeden Sonntag, so gut es geht, in den Gottesdienst. Und jetzt möchte ich mit euch mir noch 2 Arten und Weisen angucken, wie Jesus das konkret tut, dass er die Macht des Teufels in einem Gottesdienst bricht. Das tut er auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, das hat ganz viele verschiedene Facetten, aber weil auch diese Predigt irgendwann ein Ende finden soll, 2 Arten und Weisen möchte ich mir gerne mit euch angucken, wie Jesus die Macht des Teufels bei uns im Gottesdienst bricht. Das erste hat etwas damit zu tun, dass der Teufel unsere Gewissen hart machen möchte. Das ist seine Art und Weise zu wirken. Ganz anders als der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht unsere Gewissen weich, macht uns in einem guten Sinne empfindsam. Dass wir zum Beispiel, wenn es einen heftigen Streit gab, bei euch auf der Arbeit, in der Familie, wo auch immer, und du dir dann sagst, ja, und dann kommt der Heilige Geist irgendwann und klopft bei dir im Gewissen an und du denkst, ja, ich hatte auch meinen Anteil an diesem Streit. Er macht dein Gewissen weich für deinen Anteil. Oder wenn du dir eine Entscheidung getroffen hast in deinem Leben und die ist gegen den Willen Gottes, dann kommt der Heilige Geist und macht dein Gewissen weich, dass du denkst, ja, vielleicht bin ich ja doch auf dem falschen Weg. Und diese Stimme des Heiligen Geistes im Gewissen, die ist wichtig. Und was der Teufel macht wiederum, ist, dass er unser Gewissen hart macht, dass wir dafür unempfänglich werden. Dass wir irgendwie uns im Streit sagen, nein, das ist nicht meine Verantwortung, du bist schuld und ich habe auch völliges Recht, dir wütend zu werden und dem anderen sonst was an den Kopf zu werfen und das zu tun, weil so, ich bin richtig, ich habe Recht. Also der Teufel macht uns stolz und selbstgerecht. Anders als der Heilige Geist, der uns demütig macht. Oder dass, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die gegen Gottes Willen ist, dass wir dann sagen, ist doch mein Leben, ich kann doch selber entscheiden, da hat Gott mir nicht reinzureden. Wenn ich etwas will, dann will ich das auch. Der Teufel macht unser Gewissen hart. Anders als der Heilige Geist, anders als Jesus. Und das Interessante ist, was passiert eigentlich in der Geschichte von Jesus und dieser Frau? Was Jesus jetzt tut, ist, dass er diesen Männern da, die sich aufregen, den Spiegel vorhält und ihnen sagt, ihr Heuchler, ihr arbeitet doch selbst am Sabbat und befreit im Kleinen euer Tier. Wieso sollte ich nicht diese Frau jetzt wirklich befreien vom Teufel, der seit 18 Jahren sie gebunden hat? Und das Interessante ist, es wirkt, dass Jesus diesen Menschen den Spiegel vorhält. Vers 17 heißt es, und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir am Sonntag zusammenkommen im Gottesdienst, dass auch da mein Gewissen wieder weicher wird. Ich nicht so auf meinem Weg bin und mein Gewissen irgendwie immer härter wird, sondern dass Jesus es wieder weicher macht und ich wieder, dass es wieder durchlässiger wird für die Stimme Gottes. Und wir machen das bei uns im Gottesdienst immer. Es gibt einen Moment, wo das bei uns passiert, weil wir zu Beginn unseres Gottesdienstes sehr oft unsere Sünden bekennen und vor Gott miteinander beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dass ich sage in dem Moment, ich habe meinen Anteil an diesem und jenem Problem. Ich war hier und da auf dem Holzweg. Gott, ich bin auch ein Sünder, sei mir Sünder gnädig. Ich glaube, wo das passiert am Sonntag, da wird schon ein Stück weit die Macht des Teufels gebrochen, weil unser Gewissen wieder weich wird. Das ist schon mal der erste Schritt, den Jesus geht, um die Macht des Teufels zu brechen in einem Gottesdienst am Sonntag. Und es gibt aber noch eine zweite Art und Weise, wie Jesus uns befreit. Und das hat was damit zu tun, was mir Menschen manchmal rückmelden, wenn wir in unserem Gottesdienst unsere Sünden bekennen, dass manche Leute sagen, oh, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, dass bei uns im Gottesdienst wir am Anfang sagen müssen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann frage ich mich natürlich, warum mögen das Leute nicht? Und zum Teil ist das natürlich der alte Adam, die alte Eva in uns. Kein Mensch mag das sonderlich gern zu sagen, hey, es war mein Fehler, ich bin ein Sünder. Das kommt keinem natürlich über die Lippen. Das ist immer ein Angang, klar. Aber auf eine andere Art und Weise kann ich schon nachvollziehen, warum Leute hier, zurückhaltend sind. Und sagen, boah, mir fällt das schwer zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, weil Leute sagen, ich fühle mich doch eh schon oft so elend. Und muss ich denn dann in einen Gottesdienst kommen und mich hinterher noch schlechter fühlen? Dass mir nur vor Augen ist, dass ich Sünder bin, dass ich es wieder nicht geschafft habe, dass ich wieder gegen Gottes Willen gelebt habe und egal wie sehr ich mich auch anstrenge, ich werde es eh nicht schaffen. Egal, was ich tue, ich werde Gottes Ansprüchen eh nicht genügen. Warum muss ich mir das eigentlich jeden Sonntag wieder vor Augen führen? Und dann werde ich verzweifelt. Die Verzweiflung kommt. Und ich glaube, wenn das Ergebnis ist, dann ist der Teufel genauso zufrieden, wie wenn er uns mit dem Stolz gepackt hat. Weil wenn der Teufel uns nicht mit dem Stolz gefangen hat, dann versucht er uns mit der Verzweiflung zu packen. Dass ich denke, oh, ich bin nur Sünder, ich bin nichts anderes. Und der Teufel will uns am liebsten in so einer Jojo-Bewegung halten, zwischen Stolz und Verzweiflung und in diesen Extremen uns fesseln. Aber auch wenn wir in der Verzweiflung sind, kommt Jesus an einem Sonntag im Gottesdienst und löst die Fesseln. Wenn wir das Wort der Gnade hören über unser Leben, dir ist vergeben. Das ist die Aufgabe der Predigt, diese Gnade in dein Leben zu sprechen, zu sagen, hey du, dir ist vergeben. Wir haben das bei uns im Gottesdienst oft am Anfang in der Absolution, dass uns das zugesprochen wird, aber es kann auch in der Predigt oder an anderen Orten im Gottesdienst sein, dass Gott dir sagt, egal was kommt, egal was passiert, mein Ja bleibt über deinem Leben. Punkt. Egal. Meine Gnade hat das letzte Wort. Und wo dieses Wort über unser Leben gesprochen wird, und es wird über dein Leben gesprochen, da gehen die Fesseln los, da wirst du frei. Das sind nur zwei Arten und Weisen, wie Jesus bei uns im Gottesdienst die Fesseln löst, dass er uns den Stolz nimmt und dass er uns auch aus der Verzweiflung rausnimmt. Und ich finde das so interessant nochmal in dieser Geschichte von dieser Frau, dass die ja, dass es am Ende heißt, dass die aufrecht steht wieder. Und ich finde, das ist ein gutes Bild dafür, wie ich mir wünsche, dass wir aus unseren Gottesdiensten rausgehen, dass wir aus der Tür rausgehen, aufrecht. Und zwar, weil wir aufgerichtet wurden von Jesus. Denn wer vor Jesus knien kann, der kann aufrecht durchs Leben gehen. Dass wir, wenn wir vorne zum Abendmahl kommen, aufrecht kommen, als geliebte Kinder Gottes und dann wieder aufrecht in den Gottesdienst unseres Alltags aus der Kirchentür rausgehen. Das waren jetzt nur mal zwei Arten und Weisen, wie Jesus uns am Sonntag befreit. Vielleicht fallen euch noch mehr ein, bin gespannt, ob das so ist. Aber damit es nicht zu lang wird, hier nur zwei Arten und Weisen, wie Jesus uns Sonntag für Sonntag befreit. Er nimmt uns unseren Stolz und er spricht seine Vergebung in unsere Verzweiflung rein. Also, was steht jetzt am Ende dieser Predigt? Vielleicht ist dir jetzt bewusst geworden, das hoffe ich, dass Sonntag ein Fest der Befreiung ist. Sodass du dir ab sofort sagst, vielleicht, ich wünsche mir das echt, ich gehe jetzt sonntags immer in den Gottesdienst. Also, wenn es irgendwas Schlimmes ist oder dann vielleicht auch nicht, aber so wie ich mir abends die Zähne putze, gehe ich sonntags in den Gottesdienst. Jetzt hoffe ich, dass ihr mir auch abends die Zähne putzt, weil sonst klappt der Vergleich nicht. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Dass ihr sagt, sonntags gehe ich grundsätzlich in den Gottesdienst. Und wie gesagt, wenn ich im Urlaub bin, gucke ich, hey, wie feiern die Christen hier vor Ort ihr Fest der Befreiung? Ich gucke mir das mal an. Denn das ist am Ende Sonntag. Wir machen Pause und Jesus fängt an zu arbeiten. Jesus hat sonntags nicht frei, weil er arbeitet an dir, an uns. Und er arbeitet an uns, um uns zu befreien. Er krempelt sich die Ärmel hoch und sagt, heute bin ich hier, um dich frei zu machen. Wenn du ein großes Paket auf deinen Schultern trägst, dann steht Jesus vor dir und sieht dich an. Und er sieht dich an und sagt, ich will dir das abnehmen. Ich nehme dir ab, was auf deinen Schultern liegt, um dich zu befreien. Wenn auf deinen Schultern Schuld und Sünde liegt, wird Jesus sagen, meine Gnade ist größer. Meine Gnade ist größer. Wenn der Tod auf deinem Leben lastet und du eine Angst hast vor dem Tod, legt Jesus, wenn wir das Abendmahl feiern, dir die Medizin der Unsterblichkeit in den Mund. So haben die ersten Christen das Abendmahl genannt. Wenn du dir ständig Sorgen machst, immer dein Kopf kreist, vielleicht kennst du das, dann ist sonntags der Ort, wo Gott dir eine neue Orientierung, Perspektive gibt und du merkst, hey, Gott ist so größer und es wird schon gut werden. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Und manchmal nimmt uns Gott auch unsere Krankheit. Manchmal, wenn wir beten, dass Gott uns heilt, tut er das. So wie bei dieser Frau vor 18 Jahren. Und dann ist das ein Grund, Gott zu preisen. Aber manchmal nimmt Gott uns auch nicht unsere Krankheit. Manchmal sagt er, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dennoch wird er uns auch dann, wenn er uns in unserer Krankheit lässt, Sonntag für Sonntag daran erinnern, dass er unser Schöpfer ist, der eines Tages wiederkommen wird, um uns als seine Schöpfung zu erneuern und uns ganz neu zu machen, dass wir befreit sind von allem Leid. Und bis dahin, bis eines Tages das ewige Sonntagsfest anbrechen wird, so lange kommen wir sonntags zusammen und für dieses ewige Sonntagsfest sind alle unsere kleinen Gottesdienste in dieser Welt schon ein sehr würdiges Vorglühen. Amen.